Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören. HR2 Kultur. Doppelkopf. Zu Tisch mit Michael Baumann, genannt Bommi Baumann, in den 60er und 70er Jahren Haschrebell, Anarchist, Mitglied der Kommune 1, Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Baumann, wenn man auf die Internetseite von Wikipedia schaut, dann erlebt man merkwürdige Dinge. Wenn man da unter Ihrem Namen nachschaut, heißt, dieser Artikel behandelt den Terroristen. Für den Mönch des 15. Jahrhunderts siehe Michael Baumann Mönch. Es gibt also die zwei Möglichkeiten unter Terroristen und Mönch. Wie kommen Sie eigentlich zu dem Namen, zu diesem Kosenamen Bommi? Das ist eigentlich von meinem Nachnamen Baumann. Und zu der Zeit bin ich von Ost-Berlin nach West-Berlin in die Schule gekommen. Und da kam gerade dieser Schnaps raus, Bommi mit Pflaume von Bommerlunder. Und dadurch habe ich diesen Namen gekriegt. Bommerlunder ist es. Also ja, Bommi. Da gab es richtig einen Schnaps, der hieß Bommi. Es gibt ja von Toten Hosen so eine Platte irgendwie mit Bommi Hop oder irgend so. Die meinen ja auch den Schnaps, die meinen ja nicht mich. Und so bin ich zu diesem Namen gekommen, der dann irgendwie geblieben ist. Und manch einer denkt, das würde an den Bombenleger erinnern. Absoluter Blödsinn. Ist schlichtweg, also quasi würde der Name Baumann denn bedeuten. Also Bommerländer und Baumann und alles findet sich zu Bommi zurecht. Ja, Sie sind ja bekannt geworden Mitte der 70er Jahre durch die damalige Autobiografie »Wie alles anfing«, ein heimlicher Bestseller, sehr umstritten, Auflage mindestens 80.000 oder sind es inzwischen mehr? Keine Ahnung, ja, das könnten 100.000 sein, aber das Interessante ist ja, das ist das einzige Buch in der deutschen Nachkriegsgeschichte, was in der DDR verboten war und in der BRD. Verboten war, naja, und ihre ehemaligen Kampfgenossen, die wollten es ja auch nicht sehen. Niemand wollte es, ist ja schon fast eine Ehre. Ja, aber in beiden deutschen Staaten verboten. Das ist das einzige Buch, weil diesen, ich habe ja auch in beiden deutschen Staaten im Gefängnis gesessen und bin aus beiden deutschen Staaten geflüchtet. Ja, und das aber Heinrich Böll fand das Buch sehr interessant. Er sagte, es ist eins vom Interessantesten, was es heutzutage, er spricht von den 70er Jahren, aus dem Untergrund zu hören gibt. Ja, weil zu dem Thema das Einzigste war zu der Zeit. Da war ja sonst nicht. Weil der Einzigste, der als erster aus diesen Zusammenhängen, also sogenannten terroristischen oder die Leute, die dabei geblieben sind, werden es Widerstand nennen oder so, ausgestiegen bin und habe es auch öffentlich gemacht. Habe ja erst ein Spiegel-Interview gegeben. Im Jahr 74 damals. Und daraufhin, weil die das Interview verhunzt haben und sich schon über das Interview alle aufgeregt haben, habe ich gedacht, okay, dann muss man da nachsatteln und habe dann in Österreich dieses Buch gemacht. Sie sind ja ursprünglich im Osten Berlins aufgewachsen, 1948 im Osten Berlins geboren und haben 47, ja. Und haben dort die ersten 12 Jahre ihres Lebens verbracht, haben also Russisch gelernt. Ja. In der kein Schule. Wort mehr. Können Sie kein Wort mehr? Naja, vielleicht brauchen Sie es heutzutage nicht mehr so viel. Und Sie schreiben dann, meine Geschichte fängt mit Rockmusik und langen Haaren an. Ja, wie fing denn alles an? Oh Gottes Willen. Naja, also waren ja an sich wenige Leute, die sich an also diesen anglosächsischen Kultureinfluss angepasst haben. Ja? Sagen wir mal so, die große Mehrzahl auch meiner Generation, die heute ein vollkommen falsches Bild ist, waren ja nicht so Beatles oder Rolling Stones begeisterte junge Leute oder so, sondern waren ja völlig angepasste Leutchen, die Schlager gehört haben oder in Tanzschulen gegangen sind und derart ihren Mumpitz getrieben haben. Steig mit also, mir ins Traumboot der Liebe, hat Katharina Valente damals. Ja, so eine wundersame Werke. Das war ja eigentlich, was auch das Radio nur gespielt hat. Und Plattenläden, um so eine Platten zu kaufen, da gab es ja auch nur eine Handvoll in ganz Berlin. Also man muss ja sehen, dass ja so eine Szenerien ja erstmal in den Großstädten entstanden sind. Und wichtig waren ja auch eigentlich die alliierten Sender. Also hier in Berlin der EFN und später BFBS, als hier auf UKW. Ja. Ja, und Sie haben sich damals so rings um die Westberliner Gedächtniskirche herumgetrieben, zusammen mit einigen, die man damals als Freaks bezeichnet Gammler hat. Gammler hieß es damals. Ja, damals hieß ja noch Gammler. Also wir waren ja der Meinung, sehen Sie mal, das ist ja vollkommen andere Situation zu heute, dass ja die Sache darin stand, nicht zu arbeiten war ja eine Kunst, weil Arbeit war mehr als sie noch da. Da waren ja noch nicht mal die ganzen Leute, die haben ja noch ja nicht die ganzen Leutchen hergeholt, also Türken und irgendeine Leute, die ganzen Gastarbeiter waren ja alle noch nicht in Deutschland. Arbeit war hier derartig viel, dass eine Kunst war, sich zu drücken. Wir wollten ja nicht. Wir haben ja gesagt, wir wollen weder einen Fernseher noch einen Kühlschrank, wir wollen euren ganzen Scheiß nicht. Weil das war ja die öffentliche Sache, also alle hin arbeiten für eben Konsum. Und uns hat ja eigentlich sowas nicht interessiert. Also uns hat ja eigentlich und nur diese Konsumverweigerer, die Sex, Drugs und Rock'n'Roll interessiert. Dafür braucht man eigentlich weniger Geld und vor allen Dingen muss man deswegen nicht arbeiten. Im Gegenteil, das hält einen ja davon ab, die Arbeitszeit sich diesen anderen Vergnügungen zu widmen. Und entsprechend haben Sie dann was zu hören gekriegt, nämlich ab ins Arbeitslager. War die Bevölkerung dieses Landes hier, versammelte sich denn vor den Stufen der Gedächtniskirche, auf denen wir saßen und also vergasen, die Haare abbrennen. Das hat man jeden Tag gehört. Also die eigentlichen Nazisprüche, die von diesen Nazis, die waren ja alle Nazis, machen wir uns hier nicht vor. Diese ältere Generation, die waren ja alle begeistert für Herrn Hitler, haben ja mitgemacht, die hatten dieselbe Programm für uns wieder auf Lara, wie sie sich eben ein paar Jahre vorher verhalten haben. Wir wollen ja sehen, das ist ja erst 20 Jahre nach dem Krieg. Antifaschismus war damals also eine relativ konkrete Sache. Wie bitte? Antifaschismus war also eine relativ konkrete Sache. Der hatte ja noch nicht mal angefangen. Das ist ja das Problem. Da hat ja niemand drüber groß geredet, dass ja eigentlich alle mitgemacht haben. Die Sache fing ja denn erst an, dass man angefangen hat zu überlegen, sagen wir, was sind das hier eigentlich für Leute? Und für jeden, der denn mal ins Ausland gefahren ist, hat ja gemerkt, die anderen, die verhalten sich nicht so. Okay, die sind auch nicht sehr freundlich. Ja, also auch in England oder Holland oder wo immer man hingefahren ist, über lange Haare und so eine Leute, die fanden die auch nicht so gut. Aber die haben sich nicht so verhalten wie die hier. So eine Sprüche hat man nicht gehört. Die waren immer noch irgendwie freundlich. Man ist immer noch als Mensch akzeptiert worden. Hier kam ja die geballte Unmenschlichkeit auf einen zu. Also eine Rehumanisierung der Gesellschaft hatte er überhaupt nicht eingesetzt. Also weil dieses Stillschweigen über die Verbrechen Deutschlands im Faschismus war so allgemein und so total, dass man ja erst dann hat angefangen zu überlegen, aber woher kommt's denn? Und Sie haben sich dann schnell mit Studenten zusammengetan. Sie selbst waren ja einer der wenigen Arbeiter unter diesen Studenten, waren dann Mitglied in der Kommune 1 und da wurden dann bestimmte Bücher gelesen über Massenpsychologie des Faschismus und dergleichen. Da hat man es dann gleich auf einer theoretischen Ebene gemacht. Ja, ne, die K2 hat diesen nachgedruckt, Wilhelm Reich. Ja. Ne, und auch so Leute... Mein Kampf von Leisner, dieser Film raus. Und von Michael Romm, der Film Der gewöhnliche Faschismus. Oder auch Habers Kogons SS-Staat oder so. So eine Sachen hat man ja genauso gelesen. Also man braucht ja auch eine allgemeine Aufklärung. Die war ja weitaus wichtiger als jetzt eine Theorie von Herrn Reich. Die konnte man ja erst nur denn verstehen, wenn man allgemeine Verständnis hat. Man braucht ja eine Grundlage, auf der man denn Sachen weiterentwickelt. Also ich denke noch nicht mal, dass Massenpsychologie des Faschismus so ein herausragendes Werk ist. Ein paar Teile davon sind sehr heute noch interessant eigentlich. Womöglich ist es auch vor dem Hintergrund interessant, dass es ja auch ein psychologischer Ansatz ist. Ja, ist auch ein kulturanalytischer Diskurs, den der Mann führt. Also zum Beispiel dieses ganze kleinbürgerliche Kulturverhalten, eben, jetzt haben wir diese Schlager, die Operette, der hätte ja noch richtig, ja, oder dass er die Figur des Peer Gynt als antifaschistische Grundmodell entwickelt oder so eine Sachen, sind hochinteressant, heute noch. Also weil jetzt ja wieder so eine neue Bewegung einsetzt, die Deutschen waren ja nur Opfer. Die waren Opfer, sind vertrieben worden im Krieg, dann sind sie bombardiert worden in Dresden. Also merkwürdigerweise, wer sehnt sich eigentlich danach, Opfer zu sein? Außer Deutschen doch wohl niemand im Augenblick. Also wir haben ja inzwischen jetzt eine vollkommen neue Faschismus-Diskussion, die ja schon langsam schizophren, aber witzig ist. Die ist ja noch viel irrer wie damals, als sie nicht gesagt haben, die richtigen Nazis. Schön, wer redet schon gerne darüber, dass er ein Verbrecher ist, aber... Na gut, da gibt es eine große Kontinuität, da hat jeder so seine Schwierigkeiten, sich selber als Opfer zu sehen. Aber ja. Dieser Diskurs, der jetzt geführt wird und auch diese ganze Volksmusik-Orgien im Fernsehen und so, das ist doch alles, das ist ja noch viel schlimmer letztendlich. Gut, wir kehren zurück zu den Jahren 68 folgende, Kommune 1. Ja, Herr Baumann, da beschreiben Sie ja in diesem Buch, wie alles anfing. Sonntagmorgens saß alles friedlich zusammen, gebeugt über Zeitungen, mit dem Kugelschreiber in der Hand. Nein, noch, nicht nur Sonntag, noch jeden Tag. Noch eine Schere, ach, jeden Tag, ja? Jeden Tag, passen Sie auf. Jeden Tag, alle Zeitungen, also unten war ein Zeitungsstand. Da ist man nur runter, hat gesagt, die Zeitung für die Kommune. Dann hat der einen Riesenbacken, alle irgendwie erhaltbaren Zeitungen. Also waren ja auch die, also wie Süddeutsche und also Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau, alles. Alle Zeitungen, nicht nur die in Berlin erschienenen, hat der uns in der Hand gedrückt. Das war auch dann nochmal meistens derselbe Preis. Den hatte der schon zusammengefaltet da liegen. Und dann haben wir nach 23 Rubriken wurden die Artikel angekreuzt und ausgeschnitten und in 23 verschiedene Ordner eingeklebt. Dieses Archiv ist leider kaputt, ja. Also wir haben auch so abstruse Esoterik-Zeitschriften wie Huters Neue Weltschau, die auch nicht mehr gibt, dieses Meisterwerk. Auch die deutsche Nationalzeitung, also deutsche Soldaten-Nationalzeitung, NPD-Blatt da, alles. Jede Zeitung. Also wenn die Zeit kam ja Donnerstag raus, die NPD-Postille ja auch nur immer die Woche. Alle Zeitungen. Ich denke, in der Kommune 1 ging es immer so lustvoll zu. Jetzt erzählen Sie, Sie mussten da Zeitungen auswerten. Ja, aber das ist doch, um zu begreifen, was um einen herum passiert. Und dann war eben ein Archiv, wo man zurückkam. Man konnte jetzt ja gewisse Entwicklungen absolut nachvollziehen. En Detail. Und daraus dann seine Schlüsse ziehen und daraus Strategien und Aktionspläne schmieden. Wir waren ja auch, für uns war ja auch die Aktion, diese ganzen Sachen, irgendwie eine sehr lustvolle Sache. Ich meine, man steht ja noch in der Öffentlichkeit und. Also manchmal ist es ja auch wirklich schön gewesen. Also sehen Sie mal, ich hab, damals war so Fritz Teufel verhaftet, dann haben wir immer diese Aktion, die macht Teufel ins Rathaus und Freiheit für Teufel und... Lass den Teufel raus und bla bla. Und der sah dann plötzlich aus und hatte kein Bart mehr, war glatt rasiert und... Nee, das war ja später, aber da sind wir in, haben wir in Theateraufführung gestürmt, in einer freien Volksbühne, La Lupa mit Anna Magnani. Und bin dann auf, an die Bühne und hab so Flugblätter da ins Publikum geschmissen, die haben alle Buh gerufen und raus. Und dann ist Anna Magnani auf die Bühne gekommen und hat Beifall geklatscht. Da fühlt man sich natürlich, ne, wie der junge Held persönlich. Das ist natürlich ein Erlebnis erster Klasse. Das ist schon sehr weitaus lustvoller als den ganzen Tag Mätzchen machen oder so. Ist ja Quatsch. Also muss man ja mal sehen. Das sind ja denn so persönliche Erfolge. Bin ja aus dem Theater zwar rausgeschmissen worden, aber ich bin geschwebt. Richtig bestätigt gefühlt. Ja. Das ist ja eine Bestätigung von höherer Warte. Und abends hat sozusagen. Man dann in der Abendschau geguckt, was man tagsüber für Aktionen gemacht hat. Das haben die ja nicht, hat. Ja, wenn das war dann nochmal eine Bestätigung, war. Ja. Ja, wenn man auf der Straße war. Und dann aber auch eben diese Zeitungsartikel, und danach konnte man ja die nächste Aktion ausrichten. Man hat ja auch gewusst, was man falsch gemacht hat. Man hat ja auch kritisiert. Wir haben uns ja dann noch hingesetzt, haben gesagt, der und der hat sich zu zögerlich verhalten oder zu übereilt oder, nächste Mal müssen wir es besser machen. Und diese Presse hat uns ja, eigentlich haben ja die Medien, die Kommune 1 groß gemacht. Das war ja ein Wechselspiel. Ja? Wir haben ja via Medien auf die Öffentlichkeit eingewirkt. Es war ein Phänomen sowohl im Osten als auch im Westen. Auch im Westen. Eine ganze Reihe der damals Protestierten kam auch im Osten. Neben ihnen auch Rudi Dutschke. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Rudi Dutschke? Sehen Sie mal, ich war 1966 oder so, bin ich mal ins SDS-Zentrum gegangen und war ja noch Schüler. Ich war ja auch der Jüngste immer damals. Ja, und hab da war Rudi alleine und hab mit den ganzen Nachmittag so geredet. Und war das erste Mal, dass ein Mensch mir zugehört hat, mich für voll genommen hat, auf meine Argumente überhaupt auf meine Sachen eingegangen ist und ernsthaft sich mit mir auseinandergesetzt hat. Also das erste Mal, dass ein Mensch mich akzeptiert hat, eigentlich. Also daher ist, da bin ich jemand ewig dankbar, bist einzig, also da kriegt man ja auch ein Selbstwertgefühl, kann man danach entwickeln. Also man begreift sich ja dann auch, man nimmt sich ja, dann fängt er an, sich selber ernster zu nehmen oder sich überhaupt wahrzunehmen und nicht immer nur als, ja, wie im Elternhaus oder eine Lehre oder in der Schule oder, das sind ja alles Zwangsvereinigungen, machen wir uns noch nicht vor, ja, das sind ja alles Zwangsgesellschaften. Aber hier war das erste Damals Mal, hieß es der kleinbürgerliche Terrorzusammenhang, wenn von Familie die Rede war. Ja, das ist jetzt aus diesen Erkenntnissen, also woraus speist sich Faschismus? Also was ist eigentlich die Keimzelle einer faschistischen Gesellschaft? Da ist natürlich, die Familie ist immer Keimzelle. Aber gerade, also ist ja diese Horkheimer Schrift, der autoritäre Staat, dass gerade die deutsche Kleinfamilie, auch Wilhelm Reich, Massenpsychologie, Faschismus und so, da sind ja, dass die ja gerade eine absolute Keimzelle des deutschen Faschismus war, war diese kleinbürgerliche Kleinfamilie, also dieses Vater-Mutter-Kind-Modell. Ja, ist natürlich eine andere als eine italienische Großfamilie, wo man kaum noch durchblickt, wer hier dazugehört und wer gerade da ist. Die sind schon weniger zu kontrollieren. Man muss es ja einfach mal praktisch sehen. Gibt's ja heute auch nicht mehr. Ja, die Revolte damals, die hatte sich ja dann sehr schnell radikalisiert. Sie wurden kurz drauf später bei einer sogenannten Reifenstecher-Geschichte festgenommen. Ostern 68. Und das hat sie dann einige Monate Gefängnis gekostet. Später, ja. Wurde aber nie so richtig verstanden, was da war. War das einfach so ein Aggressionsschub, dass sie mal gedacht haben, sie müssen jetzt auf einige Reifen los? Da haben lauter Polizisten gewohnt und so. Und da habe ich gedacht, okay, lauf zu Fuß, ja. Also wirr, wahrscheinlich würde ich den Fußgängerorden für kriegen heutzutage, aber schön. Ist nicht eine Tat, mit der man sich unbedingt schmücken will, ja, das ist klar, wenn man älter ist. Die Aggression kann man auch anders abführen, zum Beispiel bei Musik. Sie standen damals auf Little Richard. Wie sind Sie da drauf gekommen? Naja, weil damals das Wildeste war. War das Wildeste, also jetzt mal in 50er Jahren, also weitaus mehr wie Elvis, also Little Richard oder Jerry Lee Lewis oder Elvis, ja schön. Also diese eigentlichen Rock'n'Roller waren ja bis in die 60er Jahre eigentlich immer noch wilder wie die ersten Beatles. Hören Sie sich mal eine Platte an von den ersten Beatles. Klingt sehr brav. Das klingt ja auch noch alles sehr gemäßigt und sehr brav. Und dann sind es meistens noch Stücke nachgespielt von denen. Also war kein Wunder, dass Ihr Vater gesagt hat, Little Richard, das ist syphilitisches Negergeschrei. Negergeschrei, ja, genau. Ja, der, weil der war... Also gut, dann hören wir uns mal ein bisschen Negergeschrei an Little Richard. Ja. And love, baby, put the janks on me. I got the heebie jeebies and the can't get well. I got the heebie jeebies and the Jew got the tail lip. Hey, by my baby, then no, no, well, I'm gonna ring your door till I break your bell. You gotta jump back, jump back. Heebie jeebies, you gotta get back, get back. Heebie jeebies, you gotta duck back, duck back. Heebie jeebies, you gotta get back, get back. Heebie jeebies, you gotta jump back, jump back. Heebie jeebies, I'm a bad luck, baby, put the janks on me. I got the heebie jeebies, cause I love you so. I got the heebie jeebies, why you have to go with it. Don't want me, darling, just let me know, then I won't be a fool over you no more. You gotta jump back, heebie jeebies, you gotta get back, get back. Heebie jeebies, gonna jump back, heebie jeebies, gotta get back, heebie jeebies, gonna jump back, heebie jeebies, I'm a bad luck, baby, put the janks on me. I got the heebie jeebies, and I feel so sad. I got the heebie jeebies, why you make me mad? Sie hören die Sendung Doppelkopf. Gast im Studio ist der Haschrebell und ehemaliger Anarchist Bommi Baumann. Gastgeber ist Konrad Ley. Ja, Herr Baumann, Haschrebell, das ist ja ein merkwürdiges Wort. Heute kann man sich gar nichts mehr drunter vorstellen. Damals gab es sogar ein Zentralkomitee der umherschweifenden Haschrebellen. Was ist denn das? Zentralrat. Ein Zentralrat der herumschweifenden Haschrebellen. Ja, das ist nach der Mao-Schrift über die Mentalität umherschweifender Rebellenhaufen. Und Sie waren auch so ein Rebellenhaufen, genauer gesagt ein Haschrebellenhaufen. Der sagt, dass man mit Leuten wie uns, das war ja, Mao war ja Kommunist, dass man mit solchen Leuten wie... Ja, wie wir uns verstanden haben oder wie wir sein wollten, sagen wir mal so, dass die quasi nützliche Idioten sind, weil sie sind nicht diszipliniert, aber für die Revolution wichtig. Vor allen Dingen in der Anfangsphase, dass dann später die kommunistische Partei, aber ja, beim Anfang des langen Marsches haben den Maos Armee ist eigentlich nur von diesen Leuten unterstützt worden. Also so marodierende Rebellenhaufen, die haben sich denen stellenweise angeschlossen oder haben ihnen stellenweise Verpflegung gegeben, den Weg gedeckt und. Und sie fanden dieses Image gut, der herumschweifenden Rebellen. Ja, weil es eben an sich eine Beschreibung von irgendwie anarchistischen Leuten und nicht so organisierten kommunistischen Deppen. Das war also auch ein Stück weit ironisch gegen die damaligen studentischen K-Gruppen, die sich kam ja erst denn. Die ist also diese Haschrebellen ist 69. 69 fängt denn der diese ganze Zersplitterung der linken Szene an. Also diese müssen wir mal sehen. Also diese jetzt rein politische Geschichte abgesehen von diesen kulturellen Underground-Szene. Ist von 66 bis 68. 69 fängt die Zersplitterung an im Sommer. Dann geht's los. Dann kommen diese ganzen Grüppchen und Sekten à la Couleur bilden sich. Also da ist diese Bewegung eigentlich ja schon am Ende. Das sind dann nur noch Nachzugsgefechte, die geliefert werden. Kann man heute ja auch klar erkennen. Und wir haben ja gesagt, wir organisieren die Kids von der Straße und nicht eure wunderbare Arbeiterklasse und auch nicht die Studenten, sondern diese immer größer anschwellende Subkultur. Also stellenweise die Weathermen in Amerika hatten dieselbe Idee wie wir. Wenn man sich deren Pamphlete heute nochmal durchliest, dann sieht man, dass die auf denselben Zug waren. Also das Weathermen und hier Bewegung 2. Juni sind sehr gleich in der damaligen Analyse und in der damaligen Organisationsform und Wahrnehmung. Also wir hatten mehr gemeinsam mit den amerikanischen Leuten zu tun als mit dem Rest. Und da gab es noch die Angry Brigade in London, in England. Eine sehr kleine Gruppe. Die drei Gruppen eigentlich, die sind sich irgendwie identisch weltweit. Also noch am nächsten. Wir hatten weitaus weniger zu tun mit Viet Cong und El Fatah und diesen ganzen Herrschaften da. Auch weitaus weniger noch wie mit der IAA oder ähnlichen Leuten. Sie sagten 1969, da ist ja dann dieses Datum 9. November 1969, die Bombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin, die von einer Gruppierung, wir wissen es inzwischen, um Dieter Kunzelmann und der Albert spätere 2. Fichter, Juni, da wollen wir nicht drum rumreden. Der 2. Ja. Juni, die von sich in Anspruch nehmen, das war der Beginn der Stadtguerilla in Deutschland. Das ist ja alles inzwischen von dem Historiker Wolfgang Kraushaar aufgearbeitet worden. Ist doch merkwürdig, dass der Beginn dieser Stadtguerilla ausgerechnet mit einer antisemitischen Aktion begann. Die ist klipp und klar antisemitisch, ja. Ist ja vielleicht, diese Leute waren in Palästina und sind wiedergekommen und haben dieses Palästina-Problem hierher verpflanzt, ja. Statt sich an den hiesigen Verhältnissen zu orientieren. Davor war Vietnam als gemeinsamer Aufhänger, er war ja auch weltweit. Und jetzt kam diese speziell deutsche, durch irgendwie eine Verkettung von Geschichten, diese Geschichte, dass diese Leute, die da in Palästina waren, wiedergekommen sind und diese Aktion gemacht haben. War das eigentlich bekannt damals, dass das von dieser Gruppierung ausging? Bekannt, also ich meine, nur noch eine Handvoll Leute, also nur noch so ein Zirkel da ringsherum. Also ich habe es ja auch nur erst Jahre später erfahren. Und also das Merkwürdige finde ich ja in Ihrem Buch damals aus dem Jahr 1975, wie alles anfing, beschreiben Sie das ja sehr deutlich. Aber ja, auch Mitte der 70er Jahre hat es im Grunde niemand zur Kenntnis genommen, dass hier deutlich antisemitischen Aktionen gemacht wurden. Ja, bloß für mich und auch für andere Leute, die da mitgemacht haben, war schon der Anfang. Also jetzt ein vollkommen verhunzter. Aber wenn Sie jetzt entschlossen sind, einen bewaffneten Kampf zu führen gegen diesen Staat. Jetzt lassen wir mal hingestellt, ob es richtig, falsch, ob es realistisch ist oder nicht. Ja, lassen wir mal alles beiseite. Die schlichte Tatsache, dass es jetzt überhaupt losgeht. Okay, die Aktion selber war klipp und klarer Antisemitismus, da muss man uns doch alle nicht unterhalten. Also, naja gut. Gleich ist bei Kunzelmann ja das jüdischer Selbsthass. Wie auch immer, jedenfalls so furchtbar witzig ist es ja nicht. Ist nicht witzig, nee, ist es nicht. Aber es war nicht mehr zu ändern. Also schön, wir hatten alle anderen hatten ja, bis auf diese 5, 6 Leute da in einer Wohnung, hatte ja niemanden Einfluss. Hat's niemand gewusst. Wir hätten jetzt sagen können, wir lassen diese 5, 6 in ihren eigenen Saft schmoren. Oder wir versuchen jetzt die Sache, wenn sie schon mal ans Rollen gekommen ist, anzuschieben. Also irgendwie weiterzuführen auf eine Ebene, wo sich jetzt, also wo andere Aktionen passieren. Wie an den also anderen zum Beispiel die RAF-Gründung. Die RAF-Gründung ist ja jetzt eine Kritik an dieser Aktion. Also Horst Mahler hat ja denn auch erfahren, wer dafür verantwortlich ist. Er hat sich ja dann immer mit Gunzelmann getroffen. Und er ist ja dann auf die Idee gekommen und mit anderen zusammen, wie Grassoff und so, Gudrun, Enslin und Andreas Bader wieder zurück nach Deutschland zu holen und mit diesen Kreis Leuten die RAF zu gründen. Also eine Leute, die eigentlich eine mehr disziplinierte Form und dergleichen. Also die nicht mehr umherschweifend und Haschrebellen. Nicht mehr diese ganze Blues, sondern eben, eben schon mehr eine kommunistische Organisationsform. Und dann wurde schon wieder Lenin zitiert und. Aber die Gründung der RAF ist eine Kritik auf dieses jüdische Gemeindehaus. Das ist, was die wenigsten Leute begreifen. Ja, gut, also in man dem hätte Sinne sich natürlich auch eine andere Kritik vorstellen können. Es ist ja, aber es ist der Auslöser. Die Leute müssen das begreifen. Es ist der Auslöser, ob, ganz egal, wie schwachsinnig diese Aktion war. Es ist Tatsache das Fanal, ob so irre klingt. Es ist entsetzlich deutscher Wahnsinn, aber trotzdem ist dem so. Also muss man begreifen, in der damaligen Lage war das der Auslöser. Ob es einem nun gefällt oder nicht, ist historisch richtig zu sehen, dass daraus sich die gesamte Entwicklung denn gespeist hat. Und dieses Ding wurde natürlich schnell unter den Teppich gekehrt und vergessen gemacht, ist doch logisch. Die haben doch denn nicht mehr weiter großartig Propaganda dafür gemacht, ja? Ja, Herr Baumann, Sie hatten schon erwähnt, die Bewegung 2. Juni, wie sie sich dann später nannte, wurde damals gegründet, unter anderem mit Georg von Rauch. Und Georg von Rauch wurde ja dann im Jahr 1971 erschossen. Ja. Das ist so ein anderer Punkt. Ich erinnere mich auch noch an diese Zeiten. Da wurde ja regelrecht so ein Mythos um diesen Georg von Rauch da aufgebaut, der da also ein Polizeiopfer wurde. Auch da ist für der Täterrolle nie die Rede. Es sind immer nur die Opfer, von denen die Rede ist. Ja, Heito, also hier setzt ja wohl meine Geschichte einer als einzigster aufgestanden, wenn er gesagt, Georg hat zuerst geschossen. Wir sind keine Opfer. Und dafür hassen die mich bis heute. Die ganze Linke in Deutschland hält mich für einen Verräter auf diese Dinge. Da ich gesagt habe, nein, nicht der Polizist hat zuerst geschossen, sondern Georg. Machen wir uns hier nicht vor. So ist Sie der waren ja mit Ablauf. Ihm befreundet. Ich habe ja daneben gestanden. Ich habe ja gesehen, wie er gestorben ist. Also bitteschön, ich bin Augenzeuge und nicht der Rest der Welt. So, jetzt wollen wir noch eins kurz festhalten. Also ich bin derjenige, der dabei ist und nicht alle anderen. Die können mir doch nicht erzählen, was passiert ist. Der Mann hat in dieser Situation schlichtweg, der hätte ja auch noch warten können. Also klingt jetzt alles sehr grausam. Dann hätte er den Polizisten ja auch noch getroffen. Aber bums, er hat sich dafür entschieden und es ist passiert. Und also passen Sie mal auf, mir wäre doch heutzutage auch lieber, alle würden noch leben. Alle Opfer, also ich meine jetzt wirklich alle, die dabei gestorben sind. Alle heißt alle, schließt auch Herrn Schleyer ein. Wahrscheinlich wäre dieses Land besser beraten damit. Aber wenn man im Rückblick eben die Sachen, dann sollte man so ehrlich sein und so exakt wie möglich die Sachen schildern. Sie hatten ja damals relativ schnell gesehen, dass es, wie Sie schreiben, 100% schief geht. Ich habe mehr aus Solidarität noch mitgemacht. War das jetzt eine nachträgliche Betrachtung oder haben Sie das damals wirklich schon so gesehen? Das haben wir gesehen an irgendeinem Punkt, dass der Zug abgefahren ist, dass sich niemand auf unsere Seite schlägt, sondern im Gegenteil. Diese ganzen K-Gruppen und diese Herrschaften haben an irgendeinem Punkt gesagt, keine Hilfe mehr für euch, niemand. Es waren wirklich jetzt nur noch Einzelpersonen aus der Subkultur, die uns geholfen haben. Und der Rest hat offen gesagt, also ich hole die Polizei, wenn ihr hier nochmal auftaucht. Ja? Also alt war denn später so Grüne Partei und diese ganzen Leutchen, die waren ja alle mal in so ein K-Gruppen, die haben sich denn offen gegen uns gestellt. Also die haben mit der Polizei gedroht, die haben ja noch nicht mal die Solidarität besessen, irgendwie sich irgendwie damit direkt mit uns auseinanderzusetzen, sondern sie haben dann noch die Polizei eingeschaltet. Und an irgendeinem Punkt war klar, hier passiert nichts mehr, weil wir ja auch nicht geschafft haben. Sehen Sie mal, wenn sie eine soziale Bewegung entsteht und daraus entsteht Gewalt und daraus bildet sich eine Gruppe, die diese Gewalt im Namen dieser sozialen Kämpfe ausübt. Es ist noch irgendwo rationell. Aber wenn Sie jetzt aus einem luftleeren Raum einen Kampf gegen die böse Welt führen, das kann nicht gut gehen. Das wird einem sehr schnell klar, wenn man dabei ist und an den Reaktionen der Leute und. Sie standen damals, wenn sie gesucht werden und auf den Fahndungsplakaten. Sie standen damals auf den Fahndungsplakaten, ja. Dann hat man ein Problem, wie zieht man sich jetzt hier aus der Affäre? Man kann ja nicht sagen, hab mich geirrt, tut mir leid. Ist ja alles nicht. Ja, Herr Baumann, Sie haben sich zurückgezogen, aber nach außen hin zunächst mal noch nichts gesagt. Ja, ich habe dann kurz darauf dieses Interview gegeben. 74 dann, ja. Ja, und dann ein Buch, ja. Also ich habe schon versucht, zumindest zu sagen, hört zu, dieses Ding ist zu Ende, es ist ein Irrweg, aufhören. Also dieser Satz, Genossen, schmeißt die Knarre weg. Ja? Wie gesagt, deswegen werde ich ja wirklich bis heute noch als Verräter gehandelt. Wen um Gottes Willen halt mit dem Satz verraten, ist mir auch noch nie klar gemacht worden, aber bitteschön. Und damit begannen Ihre langen Flucht- und Wanderjahre. Bevor wir dazu kommen, machen wir wieder einen musikalischen Einschnitt. Was haben Sie als nächstes mitgebracht? Ich glaube, es ist was Italienisches. Baldassare Galuppi, napoletanische Barock-Pianomusik. Wie kommen Sie denn zu Barockmusik? Ich habe gedacht, jetzt geht's mit hartem Rock'n'Roll weiter oder auch mit Tonsteine Scherben oder dergleichen. Nee, sehen Sie mal, heutzutage A, bin ich fast 60, B, entwickelt der da Mensch wird man ruhiger, sich weiter. Ja. Nee, das ist eine Weiterentwicklung. Die Musik habe ich ja früher nicht gehört, ja. Und überhaupt Popmusik. Wer hört denn heutzutage noch Popmusik? Nazis, die sind doch die, oder eben die üblichen Durchschnittsidioten. Aber das gibt mir nichts mehr. Ich höre mir das an und sage, naja, schön und auf Wiedersehen. Da doch besser neapolitanische Barockmusik. Ist besser, eindeutig. Dann wollen wir uns den Herrn Galuppi mal anhören. Sie hören die Sendung Doppelkopf heute mit dem Haschrebellen und ausgestiegenen Terroristen Bommi Baumann. Gastgeber ist Konrad Ley. Beinahe 10 Jahre zwischen 1972 und 81 verbrachten Sie ja dann auf der Flucht in den unterschiedlichsten Ländern. Und bevor Sie dann Berlin verließen, dann fragten Sie noch Rudi Dutschke, ja, wo könnte ich denn eigentlich hingehen? Was hat er denn eigentlich geantwortet? Ich sollte doch helfen, den Sozialismus in Chile aufbauen. Das war damals die Zeit von Salvador Allende. Er hat gesagt, Rudi, will nicht von Regen in die Traufe kommen, dass dieses Experiment demnächst beendet wird. Und zwar blutig ist doch wohl evident. Also dann kann ich ja hier bleiben. Und stattdessen sind Sie in den Nahen Osten und dann weiter nach Asien durch mehrere Länder gekommen. Ist ja auch im Nachhinein interessant, wie Sie meinetwegen die Irakis beschreiben. Völlig fanatisch, aggressiv und so weiter. War das denn damals irgendwie zu spüren? Also nicht alle, also arabische ist unterschiedlich. Aber es gibt Länder, wo man einfach ein höheres Aggressionspotenzial spürt. Also wenn Sie zum Beispiel nach Tunesien fahren, das sind auch Araber, ist ein islamisches Land, die sind doch alle ziemlich ruhige, kommode Leute, also mit denen kommt man doch klar, da hat man ja kaum Schwierigkeiten. Aber im Irak oder Damaskus hat man es schon gemerkt, also hier ist... Eine bestimmte Grundspannung da. Ja, die ist schon höher wie woanders. Wissen Sie, die haben uns da mit Steinen beworfen und also katastrophal irgendwie... und Teheran damals, Dito, ja, also da war noch der Schah dran, also war überhaupt eine Gruselgesellschaft, als ob die immer so sagen, unter den Mullahs ist vielleicht schlimmer geworden, durchaus, aber die Repression war eigentlich dieselbe. Da hat sich eigentlich kaum was geändert, sollen die mir alle nicht erzählen. Also auf allen Hausdächern standen sie mit den Maschinenpistolen und auf der Straße gezeigt, ja, alle sind mit gebückten Haupt gegangen, also als ob das so lustig gewesen wäre. Wo sich was geändert hat, ist sicherlich Afghanistan. Und das war ja ein Land, wo Sie damals längere Zeit zugebracht haben. Es war ja damals ziemlich anders. Also vor den Russen war das noch, bevor die Russen da und natürlich auch vor dem Afghanistan-Krieg. Es war ja zeitweise so eine bestimmte Hippie-Exklave damals. Ja, Kabul. Aber da war, wo ich das erste Mal da war, da war ja noch der König dran. Es war natürlich ein Land, also als ob sie ins Mittelalter kommen. Es ist ja eigentlich wie Zeitmaschine, ja. Also kaum Autos, nichts eigentlich. Alles, was man hier so kannte, war da nicht mehr. Also an sich eine arme, aber irgendwie, ja, damals war es noch sehr friedlich. Und die Afghanis sind eigentlich sehr ruhige Leute, sind eigentlich sehr nette Menschen, also wie große Kinder, sehr schwer zu beschreiben, aber sehr, sehr reizende Leutchen eigentlich. Ja. Wir also, ziehen dann an der Wasserpfeife. Ja, gut, da wurde viel Haschisch geraucht, und aber auch alle sind etwas ruhiger und auch die Sprache auch sehr ruhig gesprochen und alles ist Piano gewesen. Und hat sich im Laufe der Jahre, ich habe ja den russischen Einmarsch in Jalalabad erlebt. Also ich war ja da, wo denn die Panzer gerollt sind. Ja. Über die Jahre ist natürlich auch immer schlimmer geworden. Ist schon klar. Also war denn schon ein immer größeres Chaos von Jahr zu Jahr. Also wenn Sie denn über die Jahre, die ganzen 17 Jahre ja immer jedes Jahr wiederkommen, dann sehen Sie ja eine Veränderung, kriegt man ja dann weitaus deutlicher mit. Also zum Schluss, bevor die Russen gekommen sind, war man ja so weit, dass man ein paar Wörter der Sprache konnte. Man wusste, wie man sich zu verhalten hat, ohne anzuecken. Ja, also war denn, man ist gerade so eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Man hat auch gewusst, was alles kostet, wo es was gibt und wie man, also war eigentlich okay. Und dann wurde es also immer irrer, immer mehr. Also dadurch, dass sich eben ausländische Mächte, damals Ost wie West, also diese kalte Kriegslogik, hat dieses Land vernichtet. Damals war es schon so, dass ausgeschiedene Terroristen sich da niedergelassen hatten. Heute sind ja aktive Terroristen durchaus auch dort, allerdings anderer Couleur. Ich denke schon, dass wir überhaupt durch diese islamischen Terroristen abgelöst worden sind. Also Leute wie wir gibt's ja nicht mehr. Ja? Muss man ja mal so sehen, abgelöst durch Leute, die ja nicht mehr einen Fortschritt wollen. Man kann uns ja anhängen, was man will, aber wir wollten ja eine Veränderung, eine Verbesserung der bestehenden Verhältnisse. Fußend, aufbauend auf die bestehenden Verhältnisse, eine Verbesserung. Diese Leute wollen ja einen Rückschritt. Die wollen ja zurück in eine Vergangenheit, die nie existiert hat. Also wie die Nazis hatten so Ideen, die sind ja eigentlich Faschisten, diese Bin Laden-Leute oder Zawahiri. Trotzdem sich manchmal schon anhört, wie linke Brüche manchmal haben. Dieser Ayman al-Zawahiri, der hat ja schon so eine linke Sprachduktus an sich. Aber die Gesamtrichtung dieser Herrschaften ist ja eigentlich Wahnsinn. Also die fantasieren sich ja eine Vergangenheit zurecht, die so nie existiert hat. Und die wollen sie denn jetzt errichten. Also schönen Dank. Herr Baumann, wie passt das nach Afghanistan hinein, also in das Afghanistan, das Sie kennengelernt haben? Ja, durch das Chaos. Schlicht, also die, sehen Sie mal, war ein Land, wo es kaum Strukturen gab, außer Stämme, also Familie, Clan, Stamm, ja, und eben eine Agrargesellschaft. Kaum ein Straßennetz, kaum irgendeine Entwicklung. Wie gesagt, Mittelalter, man begreift es nicht. Wenn Sie jemals eine agrarische, mittelalterliche Gesellschaft erlebt haben, da war sie. Und da ist jetzt heute die Bundeswehr. Und die nun zerstört, diese Struktur zerstört, da ist Chaos, sind eigentlich, da ist die Mentalität der Wolfsrudel. Die, wer eine Kalaschnikow hat, hat Zaren, Ende, aus. Da was ist denn Ihre Prognose, die Bundeswehr da mittendrin? Der kann natürlich böse aussehen. Also selbst Herr Schollatur warnt ja immer, der Mann hat recht, meiner Meinung nach. Also A, ist eine Zunahme dieser Aktivitäten. Die sind bei Nichten geschlagen, die sind nur verdrängt. Und die Loyalität afghanischer Stämme ist sehr zeitlich sehr begrenzt, nennen wir doch mal so ganz vorsichtig. Also wenn die mitkriegen, diese Taliban und diese ganzen Reste und auch jüngere Leute, die ja inzwischen sich da schon einmischen. Sehen Sie mal, der Krieg ist doch schon längst übergesprungen nach Pakistan, Waziristan. In den letzten Wochen geht's schon los. In den Tribal Areas wird jetzt auch geschossen. Der Krieg hat sich ausgeweitet. Die Prognose, alles wird besser, ist absoluter Irrsinn. Das erzählen nur noch Leute wie Herr Ramsfeld oder Herr Busch und deren mentale Kapazitäten kann man ja wohl noch bitteschön anzweifeln. Im Irak, in Afghanistan, in Pakistan, es ist schlimmer geworden und nicht besser. Und gut, daher wir machen jetzt einen Zeitsprung an dieser Stelle. Sie haben sehr lange in Afghanistan zugebracht, sind immer wieder gependelt, Europa, Asien, hin und her. 1981 sind Sie dann in London verhaftet worden. Sie wurden zu 5 Jahren Gefängnis damals verurteilt worden. 1985 dann begnadigt worden. Ja, wie leben Sie heute? Ich bin Erwerbsunfähigkeitsrentner, weil meine ganze Drogensucht, ich habe einen Herzinfarkt, habe Hepatitis C, Bauchspeicheldrüse ist auch permanent. Ja, und da bin ich vor 2 Jahren Erwerbsunfähigkeitsrentner. Also zum Schluss war ich so Bauleiter auf so einer Baustelle und bin Erwerbsunfähigkeitsrentner geschrieben worden, weil dann noch einen Herzinfarkt gekriegt habe, dann war ja ein Haus. Also Opium, Haschisch, Meskalin für ein freies West-Berlin würden Sie heute nicht mehr sagen. Würde nicht unbedingt empfehlen. Also wenn jetzt jemand gleichgültig ist und die Konsequenzen sind verheerend, sagen wir doch mal so. Ich meine, ich lebe jetzt seit 13 Jahren drogenfrei. Ich trinke weder Alkohol noch nehme ich irgendwelche Drogen seit 13 Jahren. Und trotzdem sind die Schäden sind da. Also die kann man jetzt nicht mehr wegdiskutieren. Ja? Also die Zähne werden mies. Der Kopf funktioniert ja auch nicht mehr so richtig. Also es ist... Na, hin und wieder erzählen Sie doch ganz amüsant, ja. Ja, also könnte vielleicht mehr leisten, wenn oder mehr hervorbringen, wenn nicht doch schon... also meine zwischendurch muss ich mich einfach hinlegen. Bin wirklich manchmal so schwach mittendrin, dass ich einfach eine Pause machen muss. Man kann sich das nicht vorstellen. Also nach einem Herzinfarkt sind sie dann zum Beispiel schon ziemlich gehandicapt. Das sollten sich alle klar sein. Und wenn jetzt, wenn sie... Das sagen sie auch jungen Leuten, die Hepatitis C haben, ist man sowieso schwächer. Also jede Leberkrankheit schwächt einen Organismus, schwächt einen Menschen. Dazu noch ein Herzinfarkt, da ist man schon, man klappert schon. Und jetzt fangen diese ganzen Kriege, dieser ganze Irrsinn an. Jetzt, wo ich alt und klapprig bin, könnte wahnsinnig werden. Aber na schön. Ja, wollen wir es nicht hoffen. Die Zeiten sind ja lang vorbei, von denen wir gesprochen haben. Und heutzutage gibt es ausgerechnet jungen Leuten, die die RAF als Mythos in den Himmel heben. Was sagen Sie denn denen? Naja, ich weiß nicht. Ich denke mal, diese gesamte Berichterstattung darüber oder die ganze Aufarbeitung ist... halt auf der einen Seite eben durch eine schlichte Verherrlichung, also jetzt sind die alten Anhängerscharen, die da noch hebt, so gewisse Autonome auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Presse, die immer nur als Psychopathen hingestellt hat. Beides wird der Sache doch nicht gerecht. Dadurch schafft man doch die Grundlage für einen Mythos. Dadurch entsteht er doch durch Nichtaufklärung. Also der berühmte Zitat von Goya, der Schlaf der Vernunft gebiert Monster. Da ist er. Also ist halt mit allen Sachen so. Ist also weil, anstatt zu sehen, halt, es war halt ein Produkt des Kalten Krieges, es war aus einer Zeit raus. Man kann doch nicht eine Geschichte, die vor 30, 40 Jahren stattgefunden hat, mit heutigen Maßstäben messen. Das ist doch Wahnsinn. Kann doch nicht als Erklärungsmuster dienen. Also wir leben doch immer noch irgendwo hier im Westen. Sollten doch bitteschön noch die Werte der Aufklärung und die Methoden, also kausale Denken und logische Denken, sollten doch bitteschön noch angewandt werden. Und nicht dieser Irrsinn. Die einen sahen, waren nur Psychopathen. Die anderen sahen, es waren Widerstandshelden. Naja, na. großer Gott, ist doch klar, zum Schluss entsteht da irgendeine amorphe Erscheinungsform, die niemand mehr richtig zu fassen kriegt und damit auch niemand mehr unter Kontrolle bringt. Also ja, beschließen wir doch diese Sendung mit den Postulaten der Aufklärung, mit einer Erinnerung an Goya und, wie ich höre, mit einer Erinnerung an Mozart. Herr Baumann, wie kommen Sie auf Mozart? Ist doch Mozart, ja. Ist Mozart, ja. Nein, Mozart, finde ich, ist der universellste Musiker vielleicht überhaupt. Also ist vielleicht der begnadetste Musiker aller Zeiten gewesen. Und wenn Sie morgens also in die Weltpresse schauen, Leute, dann hören Sie Mozart dabei, ja? Ist wirklich wie Seelenbalsam. Also ist einfach tolle Musik. Man wird wirklich ruhiger, man fühlt sich besser. Einfach schafft es der Mann, so eine Musik zu komponiert zu haben. Passen Sie auf, da haben die mal ein Experiment gemacht auf dem Loch Ness, haben Lautsprecher aufs Wasser gerichtet und alle Musiken gespielt. Eine einzige Musik sind die Fische aus dem Wasser gesprungen bei Mozart. Das ist die Fische haben keine Ohren. Jetzt gut. Immer dran denken, was es eigentlich heißt. Dann wollen wir jetzt Mozart hören. Ich glaube, eine Klaviersonate haben Sie ausgesucht. Ja, fragen Sie mich jetzt nicht nach der Nummer oder nach dem Titel. Klaviersonate, Alfred Brendel spielt Mozart. Alfred Brendel, das war die Sendung Doppelkopf. Heute mit dem Haschrebellen und Anarchisten Bommi Baumann. Gastgeber war Konrad Ley. Wir hören jetzt noch Mozart. Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.